1 Live. 4. Hallo, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zum späten Sonntagabend hier. Ich freue mich, dich und euch begrüßen zu können. Ich möchte in der heutigen Sendung unter anderem eine unheimlich kuriose Band aus den USA spielen mit Namen Aberratum. Dazu auch mal etwas aus dem neuen Album der Block Party. Beim Debüt Silent Alarm hat mich damals besonders dieses Stück gekickt, mit dem ich heute einfach mal beginnen möchte. We'll be right back. sag's nochmal, die Christiane war nicht nur mit ihren eigenen Manuskripten eben hier aus Plan B entschwunden, sondern auch mit meinen Zetteln, auf denen ich immer Artist und Titel niederschreibe, um so die sogenannten harten Fakten zu haben. Deshalb stand ich hier eben ohne jede Unterlage. Ich sag nochmal, wir haben eben natürlich die Blockparty gehört, das hatte ich ja auch gesagt, mit ihrem Debütalbum aus dem Jahr 2005. Silent Alarm hieß das. Und das wahnsinnige Drumming, insbesondere auf dem Titel Luno, ist für mich damals der mit Abstand stärkste Köder gewesen, an diese Band oder bei dieser Band anzubeißen. Und mir gefällt auch das neue Album ausgezeichnet. Deshalb möchte ich es heute hier in der Show auch platzieren. Hier im Hintergrund, das ist Horsepower Productions aus London mit Classic Deluxe Part 2, ein älterer Titel aus dem Horsepower Productions Album To The Rescue. Diese Crew aus London ist mit hauptverantwortlich für einen Style, der seit geraumer Zeit schlicht und ergreifend Dubstep genannt wird. Horsepower Productions haben damals angefangen, einen dubbigen Two-Step, Break-Step zu entwerfen mit vielen Dschungel-Sounds, Film-Movie-Samples, wie man das hier im Hintergrund hört bei dem Track. Zu der Crew gehörte auch der DJ Hatcher, der meines Wissens hauptverantwortlich war für einen Plattenladen in Croydon in Südlondon. Dieser Plattenladen hieß Big Apple. Da kamen die ganzen Kiddies hin und haben da nicht nur Tracks gehört, sondern auch eigene Aufnahmen mitgebracht. Wenig wurde zu der Zeit, ich rede von der Zeit 2003, 2004, auf Vinyl veröffentlicht, sodass dieser DJ Hatcher, der die ganzen frühen Dubstep, Breakstep-Partys machte, in den Besitz sogenannter Dubplates kam. Also die Kids kamen da mit ihren Aufnahmen ein- oder zweifach auf Wachs gepresst. Und er hatte das absolute Monopol. Seine Partys waren die absoluten Bringer, denn nur er verfügte über die Aufnahmen und hatte kurzzeitig auch in Verbindung mit dem Label Big Apple, das dann gestartet wurde, sowas wie das Monopol. Ein Mann, der zu jener Zeit die Kiddies in den besagten Laden lockte mit seinen Two-Step-Garage-Tracks, war ein Typ namens Steve Gurley. Den möchte ich heute auch mal ein bisschen ins Spiel bringen. Der tauchte nicht erst auf, als Two-Step-Garage-Musik populär wurde, sondern der war schon aktiv zu Drum-and-Bass-Zeiten. Er war Mitglied von Foulplay und hat auch einige Sachen gemacht unter dem Pseudonym Rogue Unit. Da gibt's zum Beispiel diesen Track hier, den er remixed hat als Rogue Unit, der heißt State of Mind, kommt back aus den 90er Jahren, also schon einige Jahre alt, und stammt im Original von Lifting Spirits hier im Steve Gurley Remix. We'll be right back. We'll be right back. Du bist hier bei 1 Live 4. Wir sind wieder in der Jetztzeit. Eins der schönsten, driftenden, dann aber auch fahrtaufnehmenden Drum-and-Bass-Vinyls der letzten Wochen, das mir unter die Finger gekommen ist. Letzte Woche konnte ich es hier nur anspielen, diesmal in voller Länge. Seba aus Skandinavien mit Your Deeper Love. Der nächste Titel geht wieder zurück. Er kommt von einer Compilation, die ich hier schon mal in der Vinyl-Version vorgestellt habe. The Roots of Dubstep, also die Wurzeln der Dubstep-Musik. Auf dem Vinylteil sind natürlich wesentlich weniger Tracks enthalten als auf der CD, die ich jetzt seit wenigen Tagen habe, die ich hier absolut vorziehen würde. Und auch hier gehen wir nochmal zurück zu Steve Gurley. We'll be right back. Das ist hier eine Compilation, die ich ausgesprochen empfehlen möchte. Ich sag nochmal den Titel. Sie heißt The Roots of Dubstep. Sie ist auf dem Label Tempa erschienen, das hier schon dutzende Male sowieso eine Rolle gespielt hat. Und neben der Musik ist sie unter anderem versehen mit einer Art wie ein U-Bahn-Fahrplan einer Metropole. Nur, dass die einzelnen Stationen hier nicht auf den Namen Piccadilly Circus oder sonst was hören, sondern auf die Namen derer, die an dieser ganzen Musik früher, heute mitgewirkt haben. Die Namen sind mit Pfeilen versehen, sodass man weiß, wer woher kommt. Benga, Scream, im Norden sehen wir die Stunton Warriors. Wir sehen Styles wie Jungle, Drum and Bass, Two-Step, Dub und Dancehall. Der Martin Clark, niemand weiß mehr über diese Musik, hat diesen Fahrplan gewissermaßen entworfen, der super anzuschauen ist und sehr verständlich klar macht, wie die Stile sich entwickelt haben. Roots of Dubstep auf dem Tempa-Label erschienen. Dear family and friends, I need to thank you. In this note that I'm sending you, I need to show my gratitude. I'm truly indebted to you. Thank you for pulling me through. Dear family and friends, I really need to thank you. You were there for me, so I will always be there for you. And this is how I show my gratitude. Dear mama, let me start off with you. I know there ain't a thing you wouldn't do to try and pull me through. And if there's anything good to be said about me, then it's true that I owe it all to you. Remember back when we in the old apartment, but every minute that was spent was truly heartfelt. And even though Pops was gone, I knew you stood strong and equipped me to convert thought to song. And in the end taught me right from wrong shit. Even though I ended up doing some wrong shit, I came out of it strong and fit and equipped with the right state of mind to go and handle shit. And to my second dad, it really makes me sad. Your daughters don't appreciate the thing that I had, and that's some true fatherhood. And if I could love you more, then you know that I would and should for sure. Pops, I'm really glad we're talking again on the phone to Aruba long distance. And every instance when you tell me other story about no guns of glory, I can assure you, you never bore me and assure you that Tamara loves you. And I know that she knows that you love her too. Just stop bugging, dude, and go and give her a call. Matter of fact, here's the number, cause we family, y'all. Dear family and friends, I need to thank you. In this note that I'm sending you, I need to show my gratitude. I'm truly indebted to you. Thank you for pulling me through. Dear family and friends, I really need to thank you. You were there for me, so I will always be there for you. And this is how I show my gratitude. Send my love to every girl I ever went with, who saw that thing in me that others couldn't see. Now many do, and they're giving love too, but it ain't the same as the love I've gotten from you. So thank you for that, stay true to that. Even when other cats try to convince you I was swag, staying back to back is the reason why I love all of the women in my life, and that's a fact. I'm so grateful for all of the love that I've gotten, even when cats act hateful and rotten. It ain't forgotten, but I'm grateful for the negative, cause through my music I can turn it into something positive. I guess that's how I live, I guess that's how I give my love through this track, so please remember that. Dear family and friends, this is the way I send my love back. Dear family and friends, I need to thank you. In this note that I'm sending you, I need to show my gratitude. I'm truly indebted to you. Thank you for pulling me through. Family and friends, I really need to thank you. You were there for me, so I will always be there for you. And this is how I show my gratitude.

Du bist ja bei 1 Live 4, auch in New York hat man diesen Style entdeckt, Dubstep. Das dort beheimatete Label Breakbeat Science bringt jetzt eine richtig gute Compilation raus, natürlich nur mit britischen Tracks. Der erste, den wir gehört haben, von Scuba Harpoon, hier im Hintergrund, das ist Search and Destroy mit Candy Floss im Lofer Remix. Der Sampler selber heißt Science Faction, Doppelpunkt Dubstep. Hier kommt Jamie T. Mother talks to you like nothing is better than you going out on a Tuesday. Well, I'm not sure what to do, but man, I swear, man, I'm slaving far away. Why is it that always on the weekend no one ever about to shout? Are people working too hard or drinking too hard? The matter of the fact, I'm never quite sure. I blaze it down and pull yourself up and pull yourself right to the hook. A shook man's crooks never go nowhere with me, cause I'm all on my own, no pity. Spit like guilty man's in the sermon, grooving around in this place like I never did learn them. I shake myself down, I rattle myself out and put myself on the line too dry. And why is it New Year's Eve is always shit? Don't you know what I mean, man? Deal with it. It's always just the way we rollin'. Your girl's like fucked up a Smirnoff ice. I think once, twice or thrice, never makes no difference to me. A skinny little white rum with the headlights. Never been better than money, never been utterly started to sit. I've always been around this town since the first day I was born. And I've been losing frequencies and losing sound and losing everything, and I squander it all. And I've been in up, I've been around, I've been in the dance hall since the first day in town. And I'm screaming, beating, cheating, falling to the floor when kids are kicking. I've been a bleeding, I've been a losing. Well, are you, man? I bought for the choosing. And if you ain't better, I'll let I listen up the chest as I start manning pressure. And if you ain't losing, ooh, then you ain't grooving. I'll still be down here on a low key, send your girl over and so play and not the chance of me. I've been over, I've been over. Never gave me no game. And then the man says, wakey, wakey, it's morning time on the Northern Line. I'm all like bowling, straight up to Camden, all the way from your firing done. I'm gonna make sure I'm a bit tired, and I realize that inciting the right to a one stone stole or too much dough. And all my minds are sniffing up too much blow. And I'm a thinking, oh, why never? I'll sever it off before I think about forever. And I try it back to the people I used to know. Kick it back, cause I'm rolling it so low. Why not? What's to the beat? And no one really knows me, so no one is a I chat it back like you never been a free from a thriller. Like sister ill, double seven up a killer, killer, killer. What you killer? Never know me, huh? It's all that chat back, but too much of that never rack. I kick it back like a bitch slap rat to myself in the mirror. I kick it back thinner, maybe my shirt don't fit no more. A hardcore man, think he can fight up the law. I shackle to the tenants, I know it never work no more. On the flow, dedication to wild, yo. And now it's me back to the further. Now it comes back looser than ever. And some kids can think them get better. They think they're trendsetters, but they never pacemakers. What am I? What am I? What am I in my own dear eyes? So what am I? What am I? What am I in my own dear eyes? What am I? What am I? What am I in my own dear eyes? I say so much, what am I? What am I? What am I? What am I? Makes no sense no more. Oh, marching in. People stomp your feet. Them chilling on corners, out of order. I think their movie better tie your laces. Rat races, hit the pages. Write your own books and write your own spell checker. I'm on a better man, chilling in my own room. Assumed to accumulate shakes today. Drink it down much quicker. A glug, glug, glug on my litter and I feel much better. Talk to me about violence. Never know me, I sit further in silence. And when I drink it down, I drink it up. It fills my body and I feel fresher. I tick up the tester, regulator. I'm a two-man shooting, looting. Now I'm presuming that everyone are knowing me. Ah, the dedication, my name a JT. And I roll it down, roll it down. Who wants to hit yourselves up? Who's got her up? Give it me a man, I'm done. Huh. Pick your fingers. Can you smell that it lingers? She's a fat bitch, but I still give her one. Ooh. I'm a shaky son. Where they from? Huh. You're from your old London. Hickety. Da-da-da-da-da. That's me finished. Ciao, Bella. Er sagt, glaube ich, noch was. Zumindest leise. 1 Live 4. Ich habe gerade etwas von Jamie T gespielt. Der kommt aus England, hat soeben sein Debütalbum veröffentlicht, aus dem wir hier Musik gehört haben. Das heißt Panic Prevention. Den zu fassen ist echt nicht ganz leicht. Es hat ja in letzter Zeit nach Mike Skinner alias The Streets eine Reihe von Leuten gegeben, die teilweise mit Spoken Word, Sing, Sang, Rap daherkommen und auch musikalisch da ein echtes Füllhorn am Start haben. Ich sehe Jamie T nicht so sehr in der Tradition von Mike Skinner. Bei ihm habe ich so das Gefühl, so gefühlt ein Rock'n'Roll hier und da zu hören. Die Bassline gerade, das war so regelrechter Blues-Boogie, aber dann kurft er auch mal kurz in Reggae-Gefilde ab. Da sind eine ganze Reihe richtig guter Tracks drauf. Bei einem Mann, gut, den wir hier als Singer-Songwriter im allerweitesten Sinne vielleicht fassen können. Der Titel gerade gehört heißt Alicia Keys. Aus dem Panic Prevention Album von Jamie T. Die nächste Band hatte ich zu Beginn der Show schon erwähnt. Ich will hier gar nicht so viel Worte machen. Ich hoffe, wir können sie heute in der Nacht noch hören. Sie spielen so einen unglaublich ergreifenden Uralt-Rock. Sie kommen aus den USA. Arboretum heißt diese Band, Rites of Uncovering, das Album, aus dem ich hier zunächst mal diesen Titel spielen möchte. Oh, the day is singing when it's around. If you'd realize, if you shatters is round the bend. Signposts spin and instruments lie. Voices call out, think better. Mit Andreas Kappler um 23 Uhr. Handballer lassen sich feiern. Soldaten im Irak jagen Extremisten. Und das Wetter morgen, viele Wolken. Die deutschen Handballer feiern in Köln den Weltmeistertitel. Nach dem 29:24 Erfolg über Polen in der Köln Arena hat sich die Mannschaft am späten Abend im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Tausende Fans haben stundenlang auf die Handballer dort gewartet. Torwart Johannes Bitter war überwältigt. Das ist fantastisch. Also, wir haben gedacht, hier kommen ein paar tausend Leute her vielleicht. Viele wollen sicherlich auf dem Heimweg schon, aber also ich würde schätzen, 30.000 Leute, das ist der unglaubliche Hammer für Handballverhältnisse, sicherlich noch nie da gewesen. Und Trainer Hanne Brandt bedankte sich dann auch für die Unterstützung der Fans. Das Kölner Publikum war einfach sensationell. Was sie in den letzten Tagen hier abgespielt hat, kann ich noch gar nicht richtig verkraften. Es ist sensationell, was sich hier abspielt. Vielen Dank, vielen Dank. Die WM-Bronzemedaille sicherten sich die Dänen. Sie schlugen im Spiel um Platz 3 am Nachmittag Frankreich mit 34:27. Bundeskanzlerin Merkel will mit einem breiten Bündnis den Nahost-Friedensprozess wieder anstoßen. Dazu kam sie heute auf ihrer Nahost-Reise mit dem König von Saudi-Arabien zusammen. Merkel sagte, dass ein Gesamtplan nötig ist, um die Konflikte zu lösen. Morgen früh fliegt die Bundeskanzlerin weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate und dann nach Kuwait. In der irakischen Hauptstadt Bagdad planen US-Soldaten offenbar eine riesige Razzia. Gemeinsam mit irakischen Truppen wollen sie möglicherweise schon morgen ganze Stadtviertel nach Extremisten und illegalen Waffen durchsuchen. Die USA hatten angekündigt, für mehr Sicherheit im Irak sorgen zu wollen. Dazu sollen in den nächsten Monaten mehr als 20.000 weitere Soldaten in das Land geschickt werden. Erst gestern hatte es einen schweren Anschlag in Bagdad gegeben. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich auf einem beliebten Markt in die Luft. Dabei wurden mehr als 130 Menschen getötet, mehr als 300 wurden verletzt. Schalke hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen, nach einem 2:0-Sieg bei Werder Bremen. Im zweiten Sonntagsspiel hat Dortmund heute gegen Stuttgart 0:1 verloren. Und in der zweiten Fußball-Bundesliga konnte der 1. FC Köln heute wieder punkten. Die Kölner schlugen zu Hause Jena mit 1:0. Außerdem spielten in der zweiten Liga Paderborn gegen Kaiserslautern 0:1, Essen gegen Augsburg 0:0, Unterhaching gegen Freiburg 0:2 und Hansa Rostock gegen Greuther Fürth 1:0. 1 Live. Sektorwetter. Und das ist teils bewölkt, teils klar und es bleibt trocken. Stellenweise in der Nacht Nebel und Glätte bei plus 2 bis minus 2 Grad. Morgen wieder mehr Wolken, am Nachmittag kann es dann auch mal regnen. Dazu in Duisburg 6, in Iserlohn 3 und in Bergheim 6 Grad. Am Dienstag dann vereinzelt auch Schneeregen bei rund 5 Grad. Live Stauschau. Mit einer Meldung von der A4 Köln Richtung Olpe zwischen Kreuz Köln Süd und Köln Poll 1 Kilometer Stau. Okay, wir können weitermachen. Ich möchte mit dem nächsten Track sowohl auf eine neue interessante Band hinweisen, wie auch auf eine Tour. die schwedische Band Friska Filjor. Mit der soll es weitergehen, die in wenigen Tagen ihr Album Bravo veröffentlicht. Die Gold-EP ist schon raus. Morgen spielt die Band im Forum in Bielefeld zusammen mit Eagle Seagull. Die Tour zieht sich dann noch einige Tage hin. Es gibt auch eine Show mit John Ossi, ebenfalls aus Schweden, übermorgen am Dienstag in Münster im Gleis 22. Im weiteren Verlauf der Woche dann am 8.2. in Köln im Gebäude 9 und eine ganze Reihe von Shows weiter weg. Friska Filjor hier mit der Schlacht The Battle. I guess I've lost the battle. I tried so hard to, for the sake of Dieser Track hier kommt aus einer Compilation, die ich zuletzt hier schon vorgestellt habe. Sie gefällt mir recht gut, kommt von dem französischen Label Kitsune, heißt Kitsune Maison 3 Compilation, also die dritte Folge. Für Leute, die so auf gut vorwärtsgehenden Electro-Wave stehen. Solche Musik wird vorzugsweise hier im Sektor in einem Laden in Essen gespielt, im Shanghai. Cooler Schuppen. Letztens habe ich gesehen, da liegt auch gelegentlich ein DJ auf mit dem Namen, wenn ich es richtig behalten habe, Stricherjunge. Finde ich echt mutig, aber sagt auch was aus über die Musik. Die darf so ein bisschen zerrig kaputt sein. The World Domination versus Adam Sky haben wir hier gehört mit dem Titel Galactic Lover. Die Geschichte der nächsten Band, das hätte ich nie und nimmer gedacht, ich musste mir das anlesen, geht zurück bis Anfang der 90er Jahre. Ich habe die Gruppe kennengelernt vor einigen Jahren, als ich von einem Konzert kam, ein bisschen müde und auch schon ein bisschen was getrunken hatte und dachte, komm, fahr mal Taxi. Da kam so ein bärbeißiger älterer Taxifahrer, ich habe das nicht vergessen, und fragte mich, wer hat denn gespielt in dem Laden? Ich nannte die entsprechenden Namen, nach meiner Erinnerung waren es mehrere Bands. Die sagten ihm alle nichts, er schüttelte seinen bärtigen Kopf und sagte sowieso alles Blödsinn. Die einzig wahre Band auf dieser Welt ist Deerhoof. Das war das erste Mal, dass ich im Wagen dieses Taxis den Namen der Band vernahm, die ich bis dato nicht kannte. Aber irgendwie war ich neugierig geworden, habe ein bisschen geschnüffelt und gesucht und bin dann auch fündig geworden. Diese Gruppe Deerhoof präsentiert sich heute in diesen Tagen als Trio. Sie kommt aus San Francisco und was ich auch nicht wusste, sie hat sich in der Tat Anfang der 90er Jahre aus den Resten einer Gothic-Metal-Band gegründet, bei der einige Musiker plötzlich abgesprungen waren. Einer blieb übrig, der scharte neue Musiker um sich rum und die ergingen sich dann aber in eher experimentellen Spielereien, an deren Ende jetzt eine Art von überrissener Popmusik steht, die ganz eigenen Spielregeln folgt, wie wir einmal mehr hier jetzt hören werden auf dem neuen Deerhoof-Album, das heißt Friend Opportunity. Daraus hier zunächst mal der Titel The Perfect Me. No history. rendezvous. Discussing story of the eye. Discussing story of the eye. It's so embarrassing to need someone like I do you. How can I explain? I need you here and not here too. How can I explain? I need you. 1 live 4. Ich mache hier mal einen kleinen Break. Wir haben drei Tracks in einer Linie gehört. Gerade verklingt hier im Hintergrund Mochi Pet. Ich habe David Wang, so heißt er wirklich, hier schon mal gespielt mit seinem Album Disco Donkey, auf dem insbesondere der Titeltrack Disco Donkey eben dominiert in verschiedenen Remixen, glücklicherweise aber so verschieden voneinander, dass das schon ein gefühltes Album ist, mitsamt weiteren Tracks, von denen wir hier einen gehört haben, Robot Girl, nämlich wo Mochi Pet alias David Wang unterstützt wird von der Berliner Techno-Queen Ellen Alien. Davor habe ich das Comeback 12-Inch, wenn man so will, von Check, Check, Check gespielt. Die Band spricht sich so aus, nach allgemeiner Verabredung tatsächlich besteht sie aus drei Ausrufezeichen. Die meisten von euch werden das wissen, denn mit ihrem ersten Album haben sie relativ viel Furore, auch hier in Clubs und nicht nur dort, machen können. Heart of Hearts ist ein neuer Track, der einmal mehr mit diesen klirrenden, sehr flächigen Gitarren daherkommt, die mich immer so ein bisschen auch an Sonic Youth erinnern, die natürlich hier wesentlich rhythmischer in die Bahn gebracht werden, nebst einem natürlich sehr discoid daherkommenden Schlagzeug, was so ein bisschen auch das Markenzeichen von Check, Check, Check, diesem amerikanischen Bandkollektiv ist. Und davor haben wir, das ist wirklich eine verrückte Band, gehört aus Athens in Georgia, kommt die Gruppe Off Montreal, die es auch schon einige Jahre gibt. Ihr Kopf ist ein gewisser Kevin Barnes, der in Montreal in Kanada irgendwie mal eine glückliche, unglückliche Liebe hatte. Und daher stammt dieser etwas vielleicht in die Irre führende Bandname Off Montreal. Also tatsächlich kommt die Band aus den USA. Er ist ein sehr reisefreudiger Mensch, hat wohl eine ganze Weile in Norwegen zugebracht und da das ein oder andere Desaster erlebt, das auf die Platte zu bringen, ihn teilweise 12 Minuten lange Tracks hat fabrizieren lassen. Er wird unterstützt von seiner Band, hier und da auch von seiner Ehefrau Nina, mit der er nebenbei auch auf Comedy-Tournee geht. Das ist ein verrücktes Album, das auch so ein bisschen Talking Heads-mäßig mit elektronischen Beats hier und da herkommt, sehr tanzbar ist. Ich habe das bei anderer Gelegenheit schon gesagt. Und mit The Past is a Grotesque Animal, dem Track, den wir eben gehört haben, so etwas wie ein echtes Königspiece auf diesem Album hat. Off Montreal Album ist jetzt raus. Hissing Fauna, Are You the Destroyer, heißt es. Die nächsten Minuten kommen mir etwas filigraner daher. Aus Dänemark ein Trio namens System mit einer wunderschönen EP. Das ist die Tempo-EP. Die drei Leute hinter System, zu denen zählt unter anderem ein Mann, den ich vor Jahren hier schon mit der Formation Opiate mal gespielt habe, Thomas Knark. Allesamt Dänen, drei Stück an der Zahl. Wie gesagt, sie nennen sich System. Und womöglich in Anspielung an das derzeit grassierende Phänomen Dubstep haben sie den Titel, der jetzt folgt, Rump Step genannt. Auf Rump nämlich erscheint ihre Platte. Rump ist das dänische Label. Hier sind System.

Get up, wake up, wake up, wake up, wake up. 4, 2 Tracks von der Londoner DMZ Crew. Das hier ist ein neues Vinyl von Marla, Bury Da Boy. Davor haben wir Lofa gehört, einmal mehr auch ein Track mit interessanten rhythmischen Neuerungen, Disco Rica. Und davor ein Track aus dem jetzt in Kürze erscheinenden Album von Distance, Way Down und Meine Teufel, Meine Geister, My Demons. So heißt das Album von Distance, das in 10, 12 Tagen etwa kommen wird. Das ist das Intro vom Wonder-Album Welcome to Wonderland, God's Gift. Hey, Wonder, what we tell them? Me set the trend and the all of them boy, they're follower. They borrow people's eye, cause them a borrower. But them can't come borrow ya, because I mean the deep and your silence much shallower. Maybe take a drop on the chalower. Me not trying up and make me feel no raw. Somewhere I draw something, make them feel narrower. Them boy, you punk like the boy, no a galaga. Me don't know why some niggas somewhere well off. Where them a well off, when them boy a well off. Bad man a chat while they fake and proper ya. Next time you chat while they get better ya. Me have enough tune, me not slack ya. But this year me a go launch an attack ya. Wah! Me say me a go launch an attack ya. Forward me not have time to look back here. Hey yo, you know what time it is. It's an update special again. It's a DJ Wonder. Come back to Dunder Place again. Hey yo Wonder, what we tell them? Cause who no know some back here. Nuff girl them a say me look stuck here. Chum a style much hot here. And them know some have it pan lock here. If a girl want the loving then she get the big cock here. Then I rough and lift up the frack here. Then me start back shot here. I'ma walk it out right round the clock here. If your earring ring it's probably my crumb knock here. I'ma not gonna let no boy try chalk here. The boy can't make me flop here. If they try make me flop here, me dig up the glock here. Big up on my dogs to a bus gunshot here. Come in and the liquor boy can't stop here. Come in and reach top shot here. Man I move some cry like me name Jenga here. DJ Wonder, DJ Wonder, Dub Play, DJ Wonder, DJ Wonder, Dub Play. Hey yo, you don't wanna feel the heat from my gun, man. I roll deep with my gun, man. I'm on street with my gun, man. Eat with my gun, man. Sleep with my gun, man. I put you 6 foot deep with my gun, man. Chat shit, you get beat with my gun, man. Roads make so I'll be discreet with my gun, man. And I'm never on my feet with my gun, man. I'm only on my feet when I pass heat, gun, man. You just run out of luck with my gun, man. You're gonna get fucked up with my gun, man. Gunshots deep when it's cut with my gun, man. I mean the whole place fuck with my gun, man. If you don't wanna get stuck with my gun, man, run when I get out the truck with my gun, man. You get jacked and done fuck with my gun, man. DJ Wonder, DJ Wonder, Dub Play, DJ Wonder, DJ DJ Wonder Dove play. None of them a talk about gun and I say them have gun. Them not have no gun and they never hold a gun, they load a gun. But we always hear them a talk about gun. If them have it, we know say they bury the gun, they loan the gun. Them no own a gun, them would run. If them ever hear the sound of gun from them, I can repeat all the shotgun. Shot the gun, talk, stop, talk about gun. You never kill no one, you not kill no one. Tough talk, not skill no one. They talk, you make, we get yourself bun. When the enemies them ready to come, them a got things, say you have gun, so them a got bring some gun. Then you all a at one. Double play. DJ Wonder. 1 Live. Infos. Mit Andreas Kappler um Mitternacht. Tausende feiern Handballer in Köln. Merkel fliegt in die Emirate und das Wetter zum Teil neblig und glatt. Die deutschen Handballer haben sich in Köln den WM-Titel geholt. Sie setzten sich am Abend im Finale gegen Polen mit 29-24 durch. Bundeskanzlerin Merkel, die auf einer Ostreise ist, gratulierte der deutschen Mannschaft. Sie ist, glaube ich, das darf man sagen, über sich hinausgewachsen. Sie hat allen Fans des Handballs unglaublich viel Freude gemacht. Sie hat neue Fans dazugefunden für diese Sportart. Und auch wenn ich jetzt etwas fern der Heimat bin, meinen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und weiter alles Gute. Aber heute Abend erstmal eine super Feier. Und feiern können die deutschen Handballer auch. Um 21:30 trafen sie am Kölner Rathaus ein, wo mehrere tausend Fans auf sie gewartet hatten. Daniela Mühlenborn berichtet. Köln stand Kopf auf dem Rathausvorplatz, müde, aber glücklich präsentierte sich der Weltmeister 2007 samt Trophäe auf dem Balkon des historischen Rathauses in Köln. Bundestrainer Heiner Brandt bedankte sich immer wieder beim Kölner Publikum, das seiner Meinung nach diesen Titel erst ermöglicht hat. Und dann hielt es den Bundestrainer auch nicht mehr lange auf dem Balkon. Er machte sich auf die Socken und mischte sich unter das Volk und gab am Ende den Fans Autogramme. Bundeskanzlerin Merkel fliegt am Morgen von Saudi-Arabien weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort will sie den Präsidenten treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Chancen für einen neuen Nahost-Friedensprozess. Merkel will die Verhandlungen neu anstoßen und sucht dafür während ihrer Nahostreise Verbündete. In der irakischen Hauptstadt Bagdad planen US-Soldaten offenbar eine riesige Razzia. Gemeinsam mit irakischen Truppen wollen sie möglicherweise schon morgen ganze Stadtviertel nach Extremisten und illegalen Waffen durchsuchen. Die USA hatten angekündigt, für mehr Sicherheit im Irak sorgen zu wollen. Dazu sollen in den nächsten Monaten mehr als 20.000 weitere Soldaten in das Land geschickt werden. Wegen des Ausbruchs der Vogelgrippe auf einer Putenfarm in Ostengland werden dort 160.000 Tiere getötet. Das wird vermutlich 2 Tage dauern. Das zuständige EU-Labor hat bestätigt, dass es sich um das auch für den Menschen gefährliche H5N1-Virus handelt. Um den Hof wurde eine 3 Kilometer weite Sicherheitszone eingerichtet. Die Mitarbeiter werden vorsorglich mit Medikamenten behandelt. Die britischen Behörden gehen davon aus, dass aber keine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung besteht. Schalke hat Werder Bremen an der Spitze der Fußball-Bundesliga abgelöst. Die Gelsenkirchener gewannen das Spitzenspiel in Bremen mit 2-0. Schalke-Trainer Slomka hält den Kampf um die deutsche Meisterschaft weiter für offen. Wir haben uns nicht in den Arm gelegen und die Meisterschaft gefeiert. Wir können es schaffen, wir haben die Qualität dazu, wir sind auf allen Positionen sehr gut besetzt. Aber es gilt, sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren, das ist entscheidend. Dortmund hat im Sonntagsspiel eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Borussen verloren zu Hause gegen Stuttgart 0-1. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht stellenweise Nebel und Glätte bei +2 bis -2 Grad. Der Tag startet dann bewölkt. Am Nachmittag kann es dann auch mal regnen. Dazu in Kamen 3, in Lemgo 5 und in Karst 6 Grad. Am Dienstag dann vereinzelt auch Schneeregen bei rund 5 Grad. 1 Live. Stauschau. Die Autobahnen sind frei. Live 4. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4, kurz nach Mitternacht. Ich würde gerne hier starten mit, wie ich das immer gerne sage, Good Old Drum and Bass, Ladies and Gentlemen. Zwei Tracks in einer Linie. Cable mit My Reason to Live ist ein frischer Tune. Dieser hier, schon ein paar Tage alt, von DJ Friction and New Balance Slipstream. Beide Titel so ein bisschen mit einem Flair von Our Friends Electric, diesem alten Klassiker von Gary Numan. Im neuen Drum & Bass Magazin ATM gibt es eine Mix-CD der englischen DJ-Legende DJ Bailey. Ich möchte ganz kurz etwas daraus spielen. Das ist der Franzose Red Eyes, der mir in den letzten Monaten mit diversen, wie ich finde, recht guten Produktionen über den Weg gelaufen ist. Darunter auch eine für das deutsche Santorin-Label und den entsprechenden Ambassadors-Sampler. Dieser Track hier heißt Pusherman. Möglicherweise gibt es da sample-technisch einige Anspielungen auf den gleichnamigen Curtis Mayfield-Track. Das kann ich so auf Anhieb nicht beurteilen. Red Eyes. Davor haben wir Bailey in the Mix gehört. Die große DJ-Legende aus England hat für das Drum and Bass Magazin Atmosphere, das seit einiger Zeit nur noch kurz ATM heißt, eine Mix-CD verfasst mit fast ausschließlich Newcomern und ihren sogenannten Dubplates. Darunter auch ein Track, den habe ich eben gespielt, von Xample and Adrock, Nothing Changes. Listening to a promotional copy of the 11th Hour LP by Mystical. www.myspace.com/mystical. www.solar.co.uk. bitter. Das ist der CD-Spieler. Sorry, das kann gelegentlich mal passieren, dass hier eine CD hakt. Sicherheitshalber mische ich mich ein. War gerade nämlich noch dabei, mir eine Veranstaltung zu notieren, die ich gerne an dieser Stelle hier durchsagen würde. Nachdem wir eben einen Auszug aus dem neuen Mystical-Album gehört haben, The 11th Hour heißt das. Ich habe das sogenannte Finished Product noch nicht hier, sondern lediglich Tracks, die teilweise stark editiert sind. Ich hoffe, dass ich das hier in der nächsten Woche dann in voller Länge präsentieren kann. Am nächsten Samstag, das ist der 10. Februar, gibt's eine große Drum-and-Bass-Party in Bochum. Das nämlich habe ich mir notiert mit dem Hospital Artist Syncopics und dem vierköpfigen Ruhrgebiets-DJ-Team The Movement um DJ Dash, Matt Green, Casio und Sanji sowie mehreren MCs auch. Das Ganze geht um 22 Uhr los. Die bisherigen Movements-Partys waren ausgesprochen gut besucht. 500 Leute und mehr. 22 Uhr, 8 Euro Eintritt in Bochum im Ratskeller ab 22 Uhr. Das wollte ich noch durchgesagt haben. Should I be a happy person? schöner Track, nicht so platt, auf die 4, schön umspielt. Das ist Jack Rock, der hier nicht zum ersten Mal läuft, mit seiner neuen 12er Morning Electric. Davor habe ich den Kanadier Frivolous gespielt. Der hat auch ein neues Album raus, Midnight Black Indulgence heißt es. Und daraus haben wir den Titel So Savvy gehört. Ich möchte jetzt etwas spät zugegeben mal hier zum neuen Album der Block Party kommen. A Weekend in the City heißt es. Es ist das zweite der englischen Band, der auch in England ist das immer noch etwas ungewöhnlich ein farbiger als Frontfigur vorsteht, der 25-jährige Kele Okereke, nämlich, ich spreche seinen Namen einfach mal so aus, er stammt aus Nigeria, seine Eltern sind eingewandert, er ist 25 Jahre alt, der Vater ist Molekularbiologe. Auf dem zweiten Album A Weekend in the City geht es insbesondere natürlich auf der lyrischen Seite um recht kritische Töne, die autobiografischen Charakter haben. Wie ist er als Farbiger in England aufgewachsen? Da spielen zum Beispiel Ereignisse während der Schulzeit eine Rolle, vermeintlich nebensächliche Dinge, die aber nun mal im Kopf hängen bleiben. Etwa wenn du im Schulbus gehänselt wirst oder man irgendwelche anderen Dinge mit dir da anstellt. Gewalt hat er nicht gesucht, der Kele Okereke, sondern sie ist gewissermaßen zu ihm gekommen. Einer seiner Cousins ist vor einiger Zeit im Rahmen einer Messerattacke tödlich verletzt worden. Dazu geht es auf diesem Album um einen gewissen David Morley, der ist 2004 ermordet worden im Rahmen eines sogenannten Happy Slapping. Das heißt, der Mord an David Morley wurde auf Handy aufgenommen. Das war ein schwuler Barmann. Merkwürdig ist, dass er schon einmal überfallen worden war in der Bar. Auch da gab es einen Anschlag, den hatte er überlebt in einem ganz anderen Zusammenhang. Dann aber fiel er eben dieser besagten Attacke zum Opfer, die auch thematisch auf dem neuen Album der Block Party aufbereitet wird und die im Übrigen ein Vorfall mit extrem großem Nachhall in England gewesen ist, als dieser David Morley ermordet wurde. Da rief das den Peter Tatchell auf den Plan. Das ist der Sprecher oder auch Kopf der britischen Schwulenbewegung Outrage. Und dieser Peter Tatchell ging anlässlich des Mordes an David Morley, der im Grunde nur ein weiteres Glied in einer ganzen Kette von Gewalttaten gegen Homosexuelle war, massiver als je zuvor an die Öffentlichkeit und wandte sich auch gegen gewaltverherrlichende, insbesondere schwulenfeindliche Musik aus Jamaika. Das hatte die Folge, dass viele jamaikanische Künstler Einreiseverbot in England erhielten. Tourneen mussten gecancelt werden, ich sag einfach mal in Klammern Buju Banden. Das schwappte bis rüber nach Deutschland und rief hier den Schwulen- und Lesbenverband auf den Plan, der sich dann auch berufen fühlte, sogar das Summer Jam Festival in Köln anzugreifen. Wie gesagt, das hat unglaubliche Wellen geschlagen. Ich entsinne mich noch gut, dass auch hier die Buju Banden Tournee, die letzte, abgesagt worden ist, zumindest nicht alle Konzerte so stattfinden konnten, wie sie geplant waren. Das ist also der Stoff oder ein Teil des Stoffes, aus dem dieses Album von Block Party von der lyrischen Seite her gestrickt ist. Musikalisch finde ich es sehr gut, es vibriert, es ist sehr nervös, es ist vielleicht beim ersten Hören nicht ganz so hektisch, wie das erste Album war, aber die Tracks haben einen unheimlichen Schichtenreichtum und können aus meiner Sicht schon berühren. Ich möchte mal, das ist fast willkürlich ausgewählt, man hätte eigentlich jeden Titel spielen können. Ich möchte mal den Titel On spielen von der Block Party etwa aus der Mitte des Albums. Das war der falsche Regler. Dann machen wir erst diesen Track und ich habe ja alles zur Blockparty gesagt. Ich will jetzt hier nicht groß die Pferde mitten im Strom wechseln. Die Blockparty dann danach. Musik. Aus dem neuen Album der Block Party, A Weekend in the City, heißt es der Titel On, und ihr fast schon zum Trademark gewordener, strahlender, gleißender Sound, die Blockparty. Verabschieden möchte ich mich jetzt erstmal natürlich direkt an dich, an euch gewandt. Vielen Dank für deine, eure Aufmerksamkeit. Eine gesunde, friedliche Woche möchte ich allen wünschen, die jetzt noch oder gerade zuhören. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag hier wieder treffen könnten. Verabschieden möchte ich mich mit einer Band, deren Kern im Prinzip eigentlich nur aus zwei Leuten besteht. Es haben aber einige Gäste daran mitgewirkt. Herausgekommen ist ein Doom-artiges Rock-Blues-Album, das aber so gar nicht so völlig in die Vergangenheit passen will, wenngleich man es immer wieder da hineindenken mag. Die Rede ist von Arboretum, dieser fantastischen Band. Rites of Uncovering heißt das Album. Einen Titel konnte ich heute schon anspielen. Hier ist der zweite, mit dem ich mich verabschieden möchte. Zwei Monde, Two Moons, Ladies and Gentlemen. Alles Liebe, alles Gute, ciao. I'll do.